Anlässlich des 63. Jahrestages des Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg, der in der ganzen Republik bedeutsam gefeiert wurde, bekamen alle Kriegsveteranen vom Genossen Kim Jong-un Geschenke.